zu der Geschichte mit dem Einmarsch der Amerikaner in Menzel. Dass ein amerikanischer Soldat war zu Tode gekommen und die Amerikaner wollten diesen Soldaten ehren, indem sie ihn auf einen Panzer legten und mit ihm durch das ganze Dorf fuhren. Und die Bevölkerung des Dorfes musste am Straßenrand stehen. Der Bürgermeister, der die tödlichen Schüsse abgegeben hatte, war gefesselt am letzten Fahrzeug und des Zuges, der dann von Norden nach Süden, also Richtung Rüthen, durch das Dorf zog mit der Musik einer Blaskapelle, keine Ahnung, wahrscheinlich. Der Täter, dieser Zug ging bis zu dem Haus eines Anstreichers am Meisterweg. Dort wurde der Mann wurde der Täter von seinen Fesseln am Fahrzeug befreit, aber die Hände blieben gefesselt und er wurde hinter eine Feldscheune geführt, wo er ohne Zeugen erschossen wurde. So, Unterbrechung. Kleine Pause.